Einheit 7. Übung 1b. 1. Frau Müller, haben Sie sich schon für eine bestimmte Farbe für die Wände entschieden? Nein, noch nicht. Kann ich bitte die Farbmuster noch einmal sehen? Natürlich. Hier bitte. Was halten Sie von diesem Türkis für die Wände? Das ist eine schöne Farbe, aber sehr dunkel. Das Zimmer ist ja ziemlich klein. Ich glaube, dass eine helle Farbe besser wäre. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Dieses helle Mint gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, die Farbe würde auch gut zu den Möbeln passen. Was meinen Sie? Ja, das würde schon gut passen. 2. Hast du meinen Projektbericht für den letzten Monat schon gelesen? Fast. Ich muss noch die letzte Seite lesen. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr klar und sehr übersichtlich. Gibt es noch Risiken? Nein, wir werden mit dem Projekt wie geplant am Ende vom Monat fertig. Das ist sehr gut. Hast du auch daran gedacht, dass du... 3. Guten Tag, Frau Vulpesco. Ich bin Frau Obermeier, die Personalchefin. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag, Frau Obermeier. Vielen Dank für die Einladung. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, es war kein Problem. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Kaffee oder Tee? Einen Kaffee, bitte. Also, Frau Vulpesco, erzählen Sie doch mal etwas über sich. Ich bin in Rumänien, in Bukarest, zur Schule gegangen und habe dort... 4. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche ein neues Fahrrad. Da sind Sie bei uns richtig. Wissen Sie schon, was für ein Fahrrad Sie kaufen möchten? Nein. Wofür brauchen Sie denn ein Rad? Also, ich möchte mit dem Rad zur Arbeit fahren und am Wochenende möchte ich auch kleinere Touren machen. Gut. Und wie viel Geld wollen Sie für ein neues Rad ausgeben? Nicht mehr als 700 Euro. Ich zeige Ihnen hier mal ein Fahrrad, das gut zu Ihnen passen könnte. Denn wissen Sie... 5. Wie war dein Wochenende? Sehr schön. Ich habe mit meiner Freundin am Sonntag eine Radtour gemacht. Hier, ich habe ein paar Fotos gemacht. Wo wart ihr denn? Wir sind mit der S-Bahn nach Hechendorf gefahren und dann zum Ammersee geradelt. Und was hast du gemacht? Nicht viel. Ich habe mir das Fußballspiel im Fernsehen angeschaut. Wir haben wieder verloren. Die Pause ist leider gleich vorbei. Wir müssen jetzt zum Polier.